Freunde der Weisheit, guten Abend. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es derzeit ziemlich viele, die sich bereitwillig selber zum Opfer machen. Die eigene Ohnmacht beschreiben, die sich fühlen wie ein Rädchen im Getriebe. Den kann man eigentlich nur Jean-Paul Sartre ans Herz legen. Einen radikalen Denker der Freiheit, der, ja, ich glaube, eigentlich nur Verachtung dafür empfunden hat, wenn Menschen sich selbst als fremdbestimmt definiert haben. Und damit sind wir dann zurück in der Zeit, als Philosophie in vollgequalmten Cafés entstanden ist, die große Zeit der französischen Existenzialisten. Selbst wer nie in seinem Leben eine Zeile von Sartre gelesen hat, kennt doch ganz bestimmt das Bild vom ewig zigarettenrauchenden Denker mit dem einen schielenden rechten Auge, der lange Zeit keine Wohnung besessen hat, sondern lieber in Pensionen übernachtet hat und dessen Hauptwerk das Sein und das Nichts im ersten Stock des Café Flore in Paris geschrieben worden ist. Heute also ein Abend über Sartre und die Frage dabei, sind wir tatsächlich frei? Können wir uns jederzeit selbst entwerfen? Melden Sie sich gern, wenn Sie dazu etwas sagen möchten, telefonisch unter 0800 5678 und 3x5 oder Sie schreiben an philo@wdr.de. Wir haben heute Abend Sandra Kuhlmann zu Gast. Sie hat über Sartre und seine existenzielle Psychoanalyse promoviert und arbeitet jetzt als Philosophielehrerin an einem Gymnasium in Aachen. Guten Abend, Frau Kuhlmann. Guten Abend. Ich glaube, Sartre ist im Moment ziemlich out, oder? Ich glaube, vor einigen Jahren war es schlimmer als jetzt. Was ist denn, wenn Sie in der Schule Sartre durchnehmen? Was merken Sie da bei den Schülerinnen und Schülern? Ich habe immer das Gefühl, das ist dann das erste wirklich aufrichtige Interesse am Philosophieunterricht. Weil? Weil es so persönlich ist. Und weil es wirklich an die eigene Existenz geht. Weil, wenn das stimmt, es jetzt wirklich losgeht mit dem eigenen Leben, dann muss ich es ernst nehmen. Dann muss ich die Philosophie ernst nehmen, dann kann ich mich nicht mehr hinter veralteten Positionen, hinter den Klassikern der Philosophie verstecken, sondern dann muss ich mein Leben in die Hand nehmen. Und welche Position ich dann auf mich beziehe, das ist dann, naja, meine Freiheit. Aber ich kann es nicht mehr von mir schieben, selbst dafür dann die Verantwortung zu tragen. Das müssen wir noch genauer angucken, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, dann geht es eigentlich erst richtig los. Ja. Was geht da los? Ja, das Denken der eigenen Existenz vor dem Horizont dieser Welt. Also ich als Schüler, der sich jetzt aus der Schule etwas mitnimmt, was für das eigene Leben wirklich zentral ist. Also der plötzlich in der Verantwortung steht, entscheiden zu müssen, wer er sein möchte. Oder auch nicht. Oder morgens aufzustehen und in die Schule zu gehen. Oder eben zu Hause zu bleiben. Und nicht Kopfschmerzen vorzuschieben oder irgendetwas, was man sich sonst noch so denken könnte. Ne? Also es fängt dann an, dass man wirklich die Verantwortung dafür übernimmt, dieses Abitur machen zu wollen. Ja, also jetzt haben wir schon mal einen wichtigen Begriff, auch von Sartre kennengelernt, Verantwortung. Was hat es damit auf sich? Warum ist das so zentral? Ja, also Verantwortung. Ich glaube, das ist so ein schwieriger Begriff, den muss man vorher klären. Also wir verstehen unter Verantwortung immer so, oh, jetzt bin ich schuld. Jetzt muss ich die Konsequenzen tragen für das, was ich getan habe. Also es ist immer so, in diesem Kausalgefüge, es ist etwas passiert und ich bin dafür jetzt verantwortlich und werde im schlimmsten Fall bestraft. Ich glaube, den Verantwortungsbegriff bei Sartre, den kann man weicher zeichnen, indem man die Antwort fokussiert, die in diesem Begriff steckt. Also mein Leben ist mein Leben oder die Frage nach dem Sein ist nicht geklärt im Existenzialismus und mein persönliches Leben ist eine Antwort, die ich verantworte auf die Frage wer bist du denn eigentlich als Mensch? Und muss ich das? Oder kann ich dieser Frage auch aus dem Weg gehen? Ja, wenn ich ein sehr unaufrichtiger Mensch bin, dann kann ich der Frage aus dem Weg gehen, aber es holt mich eben ein. Weil ich immer wieder losgerissen werde. Also ich kann mich in diese Unaufrichtigkeit flüchten. Das machen die meisten wahrscheinlich zuerst. Aber irgendwann soll man dann merken, dass es authentisch ist, wenn man die Verantwortung trägt. Also in diesem Sinne muss ich, ja. Ich muss natürlich gar nichts, auch darin bin ich frei, aber ich kann mir diese radikale, absolute Freiheit eine gewisse Zeit verhehlen, aber es bricht immer wieder durch. Ja, also ich habe ja auch häufiger mit Schülerinnen und Schülern zu tun und mein Eindruck ist oder mein Verdacht war, dass sie erstmal ein bisschen skeptisch auf Sartre reagieren, weil dieses Moment an Fremdbestimmung heute meiner Meinung nach ziemlich stark gemacht wird. Ja, es gibt dann irgendwie einen ominösen Druck, der ausgeübt wird. Es gibt die Gesellschaft mit ihren Normen, ja. Lauter Dinge außer mir selber, ja. Die anscheinend total prägend sind. Und dann aber mit diesem Sartre auf einmal ein so starkes Ich zu beschreiben, da hätte ich gedacht, dass sie im Unterricht sehr viel Mühe haben, um junge Leute davon begeistern. Weiß ich nicht, ob das ihre Aufgabe ist, aber das plausibel zu machen. Ja, erstaunlicherweise geht das wirklich ganz gut. Also es wird vorher, so ist die Unterrichtsreihe aufgebaut, lange über Darwin gesprochen oder über Freud durchaus. Und dann ist ja dann immer das Unterbewusste, die gesellschaftliche Prägung, die Evolution. Das Christentum wird konterkariert im Sinne von, es gibt einen bestimmten Plan, in den wir gesetzt sind. Und dagegen ist Sartre dann recht wohltuend. Also so erlebe ich dann die Schülerinnen und Schüler, dass sie sagen, ja, okay, wenn das so ist, wir müssen jetzt aber mal eine Begründung dafür haben. Wie soll das denn jetzt gehen bei allem, was wir gelernt haben? Es ist ja sehr stark naturwissenschaftlich geprägt und ausgerichtet. Also irgendwie ist der Darwinismus so vorherrschend. Mhm. Und gerade die Wissenschaft ist auf dem Vormarsch und die Wissenschaftskritik wird selten an dieser Stelle geübt. Also wir wollen immer alle frei sein, aber diese Evolution können wir irgendwie noch nicht richtig loslassen. Also vielleicht ist es auch nicht nötig, Darwin zu überwinden. Also darüber muss man dann nicht sprechen. Aber die Möglichkeit, trotz allem frei zu sein, die überwiegt, glaube ich. Das ist so dieses Moment, mit dem man die Schüler dann tatsächlich bekommt. Gut, also egal, wie fremdbestimmt wir uns fühlen, wir sind eigentlich doch frei und haben Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, jetzt mal weg von den Schülern. Mhm. Was ist es denn bei Ihnen gewesen, was Sie so für Sartre eingenommen hat? Ja, diese existenzielle Psychoanalyse. Also ich habe davon gelesen und wollte unbedingt wissen, was das ist. Also das hat mich nicht losgelassen, dass es das geben soll. Einfach vom Begriff her. Also ich habe mich gefragt, wie man diese Begrifflichkeit übereinander bringt. Also existenziell, das war mir irgendwie klar, das hat was mit Phänomenologie zu tun, mit dem Existere aus der Anthropologie bekannt, so aus dem Bereich Ergehen und so. Also ich stehe irgendwie der Welt gegenüber und kann was aus mir machen. Aber Analyse und Psychoanalyse, das... Da denkt man an die Couch. Ne, da denkt man, man liegt da und bekommt mal eine Erklärung dafür, warum man denn eigentlich so ist, wie man ist und nicht anders kann. Mhm. Also jetzt ganz als Vorurteil. Und dann habe ich mich gefragt, wie dieses Begriffspaar zusammengehört und wollte das gerne nachlesen. Und das ist dann vielleicht so ein persönliches Motiv. Ich habe keine Antwort gefunden und konnte nicht aufhören, nach einer zu suchen. Und einige Jahre später habe ich eine vorläufige Antwort darauf gefunden, was diese existenzielle Psychoanalyse hätte sein können, wenn sie denn tatsächlich konzipiert worden wäre. Ja, also das heißt, wir reden jetzt über so einen kleinen Seitenzweig in dem großen Buch von Jean-Paul Sartre, das Sein und das Nichts. Ja. Und da fällt dann dieser Begriff. Und gerade weil das ja so ist, dass wir beim Wort Psychoanalyse zuallererst an Sigmund Freud denken und an irgendwelche Triebe und Kindheitserfahrungen und sowas, ja, dass man da auf der Couch flach liegt und tief in der eigenen Vergangenheit gräbt, muss man sich nochmal klar machen, hat das bei Sartre damit etwas zu tun oder ist das etwas komplett anderes? Ja, das ist genau die richtige Frage, denn er sagt, ja, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir es genau anders machen. Ja, also insofern hat es was damit zu tun, insofern als er sich begrifflich davon abgrenzt. Aber das ist gleichzeitig das Ungünstigste, was er hat tun können, dass er sich begrifflich überhaupt in diese Nähe gesetzt hat. Und insofern muss man sagen, ja, es hat was damit zu tun, denn es war letztlich bei der Suche nach einer Methode, die den Menschen in seinem Sein beschreiben kann, ohne ihn festzulegen, das, was der Sache am nächsten kam. aber dann andersrum. Und mit diesem andersrum, also man muss es umgekehrt machen, ist es wortwörtlich. Wir müssen die Zweckdimension mit einbringen. Also wir dürfen es nicht kausal denken. Ja, wir liegen nicht auf der Couch und gucken, wie ist das jetzt passiert, sondern zu welchem Zweck liegen wir da? Warum haben wir uns jetzt in diese Position gelegt? Was wollen wir denn damit eigentlich an Existenz in der Welt ausdrücken? Und damit bekommt das Ganze eine andere Dimension. Also ich liege dann nicht weil, sondern um zu. In einem. Ist der Blickwinkel also nicht nach hinten gerichtet, in die Vergangenheit, sondern nach vorne? Genau. Und eigentlich noch nicht mal das, denn eigentlich dürfen wir das überhaupt dann nicht mehr denken. Und da besteht dann die Schwierigkeit, wenn wir dann nämlich einmal geschafft haben, andersrum zu denken, also den Blickwinkel in die Zukunft zu richten, da müssen wir eigentlich damit auch schon wieder aufhören, weil wir es ja gar nicht kausal denken dürfen. Warum nicht? Ja, weil Kausalität immer mit Determinismus verbunden ist. Und wenn wir determiniert sind, ist es egal, in welche Richtung. Das macht uns unfrei. Ja, wenn ich jetzt davon besessen bin, unbedingt den Mount Everest zu besteigen, dann bin ich auch nicht mehr frei in meinem Handeln, wenn ich es nicht mehr lassen könnte. Mhm. Ja, das heißt, dieses Wozu ist erstmal eine Umkehr. Da muss ich nicht sagen, ja gut, als Kind musste ich immer, ich weiß es jetzt nicht, im Keller sitzen und jetzt wollte ich hoch hinaus, um das Gegenteil zu machen. Ich kann ja alles Mögliche begründen dann. Das wäre dann zu monokausal. Und das andere aber, ich will dahin, aus welchen Gründen ist egal, aber mein Zweck ist klar, das ist auch zu wenig. Denn dann bin ich wieder fremdbestimmt. Aber jetzt mal ganz praktisch gefragt. Ich sehe jetzt Sartre auch auf der Couch liegen. Ist das der Ort, an dem das passiert? Nein, gar nicht. Da liegt niemand. Und Sartre erst recht nicht. Sondern? Wo und wie geschieht das, diese Psychoanalyse? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Ja, das ist die Schwierigkeit. Also es ist keine Therapieform. Wir können jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal in die existenzielle Psychoanalyse und lass mir mal erzählen, wer ich bin. Denn dafür fehlen uns Methoden und Möglichkeiten, weil wir ja dann wieder davon ausgehen könnten, dass man einen Menschen in Schubladen stecken kann. Und das darf man eben nicht. Sondern jeder ist als Antwort auf die Frage nach dem Sein in der Welt als eine Existenz, die sich selbst so als solche bestimmt hat, die aber keinen Kategorien folgt, die man jetzt anlegen könnte. Das heißt, wenn ich versuche einzuordnen und zu kategorisieren, dann kann ich diese Kategorien immer erst nachher eigentlich aufmachen, wenn ich ganz viele Menschen analysiert habe. Und da diese Analyse aber ja voraussetzt, dass man Kategorien hat, kann man eigentlich die Analyse nicht leisten. Und dann sind wir wieder beim Problem mit dem Begriff. Das heißt, bei Sartre können wir nicht von Analysieren sprechen, sondern von Verstehen. Das ist die Methode, die er vorschlägt. Also die phänomenologische Methode. Was verstehe ich da? Meine eigene Biografie? Den anderen. Nicht mich selber? Mich selbst als den anderen. Also wenn ich mich jetzt selber als Existenz in der Welt fassen möchte, dann kann ich das machen. Es ist nicht so günstig. Also man sollte das eigentlich lieber mit jemand anderem machen, weil es so schwer fällt, so auf den Heimvorteil zu verzichten. Ich kenne mich ja. Und wenn ich mich da jetzt anschaue, dann sehe ich ja mehr als jemand, der von außen meinen Entwurf in der Welt versteht. Das heißt, eigentlich brauche ich einen anderen, der aber dem dann wiederum Grenzen gesetzt sind. Also er kann meinen Entwurf als Sein in der Welt irgendwie greifen, so verstehbar machen, aber ihn nicht wieder ausdrücken, weil dafür die Worte fehlen. Also die Verstehbarkeit hängt ja auch am Begriff. Und das dann mitzuteilen, ist so komplex, dass es letztlich daran wahrscheinlich gescheitert ist. Gut, also angenommen, Sie wollten jetzt eine existenzielle Psychoanalyse à la Sartre machen. Ja. Und ich wäre Ihr Gegenüber. Mhm. Was war das dann mit dem Entwurf? Ja, auch da müssen wir bei der Kausalität wieder ansetzen. Also, oder vielmehr beim Begriff Existenzialismus, wenn man so möchte. Also die Existenz geht der Essenz voraus. Ja, so sagt er in dem Essay, der Existenzialismus ist ein Humanismus, oder dem Vortrag, in dem er die Frage stellt, ist denn der Existenzialismus ein Humanismus? Und dann erklärt, wir werden zuerst in die Welt geworfen und finden uns dann existierend vor dieser Welt und geben uns dann eine Essenz. Ja, da haben wir natürlich das Problem, das war ein populärwissenschaftlicher Auftritt. Da wollte er den Existenzialismus verteidigen vor einer Reihe von Vorwürfen und hat dann dadurch aber auch diese Kausalität schon wieder eingeführt. Das heißt, ich existiere in der Welt und mache dann jemanden aus mir. So hört man das. Und so ist es, glaube ich, auch jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen bei Sartre. Ja. Das heißt, ich entwerfe mich selbst. Ich bin erstmal da? Ich bin da und dann gucke ich mal, wer ich sein will und dann mache ich das. Das ist natürlich Immer da wüsste man jetzt gerne, wann ist das eigentlich? Richtig. Wenn man 12 ist, ganz oder genau, wenn man 50 ist, oder kurz bevor man in die Kiste kommt. Ja, oder wenn das Spiegelstadium, da könnte man ja jetzt argumentieren, ne, gerade abgeschlossen ist und ich weiß, dass ich etwas anderes bin als ein Du oder als das, als die Welt. Aber problematisch daran ist, dass das dann mit der philosophischen Grundlage, jedenfalls im Hauptwerk, nicht mehr kompatibel wäre. Denn Bewusstsein ist gleichzeitig mit der Welt gegeben. So, und da gibt es kein Vorher und Nachher. Also sobald ich Bewusstsein habe, bin ich der Welt gegenübergestellt. Aber angenommen, Sie würden das jetzt machen, ja? Sie würden sich einer solchen Auseinandersetzung stellen. Ja. Und wahrscheinlich kann man das zu jedem beliebigen Zeitpunkt des eigenen Lebens. Richtig. Dann würden Sie vielleicht doch zurückgucken und würden sich die Frage stellen, was habe ich denn da entworfen als mein eigenes Leben, ja, ohne es vielleicht selber zu merken. Ja. Oder erwarten Sie, dass dieser Entwurf immer etwas ist, was man bei klarem Verstand und sehr planvoll vornimmt? Naja, der Entwurf, das ist ja nichts anderes als mein aktuelles Dasein. Das ist ja nichts, was unabhängig vom lebendigen Vollzug wäre. Deshalb, die ich bin, ist gleichzeitig mein Entwurf und gleichzeitig meine Freiheit. Und deshalb kann ich mir natürlich als Momentaufnahme anschauen, wer bin ich? Das ist dann mein Entwurf, das ist das, was ich bis dato aus mir gemacht habe. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch gerne analysieren, warum habe ich das gemacht, wie ist das passiert, wie konnte ich nur... irgendwie muss ich ja da rein, um dann zu überlegen, ob ich das nicht mal anders machen könnte. Aber mit Entwurf ist tatsächlich gemeint, ein aktueller Vollzug eines Lebens, eines Daseins gegenüber der Welt, die sich in ihrer vollen Faktizität mir gegenüberstellt, mit all ihren Widrigkeiten. Und ich als Antwortende auf die Frage, wer bin ich denn jetzt, wenn ich ja keine Essenz mitbekommen habe, sondern die Existenz der Essenz vorausgeht. Wie antworte ich auf dieses Sein, ohne mir diese Frage aber vorher zu stellen? Denn dann hätte ich ja wieder ein Vorher-Nachher, eine Kausalabfolge, die ich wieder analysieren könnte. Aber woher kommt denn eigentlich dieser Grundoptimismus, dass das überhaupt geht? Warum war der so überzeugt von unserer Freiheit? Von Freiheit, ja. Also auf der wissenschaftlichen Ebene muss man sagen, er fand das inkonsequent, es nicht konsequent zu sein. Also zu sagen, ich bin zwar frei, aber eigentlich dann nur ein bisschen frei. Mhm. Oder ein Teil von mir ist frei, so haben wir es ja auch gerne. Die Leidenschaften, dafür kann ich nichts. Die überrumpeln mich, aber im Denken bin ich frei. Sowas zum Beispiel. Also die Ratio ist frei, aber die Emotionen nicht. Das wollte er so nicht gelten lassen. Und hat dann gedacht, wenn es wirklich nach dem Wegfall der Existenz Gottes, also im Zuge der Aufklärung, wenn es wirklich so ist, dass ich auf mich gestellt bin, dass es keinen Gott gibt, der mich gemacht hat, keine Imago Dei in dem Sinne und keine Menschennatur, die ich jetzt nur noch verwirklichen muss, was mache ich denn dann? Wer tritt denn dann an die Stelle Gottes, wenn der weggefallen ist im Sinne eines Schöpfers, der mich zu dem gemacht hat, der ich bin oder mich als Teil eines großen schöpferischen Gesamtplans in die Welt gesetzt hat. Was mache ich denn dann aus mir? Und das hat er gesagt, da muss ich das konsequent denken, dann bin ich mein eigener Gott. Und wenn alle Dinge in der Welt... Hat er das so gesagt? Dann bin ich mein eigener Gott? Oder ist ja, das jetzt Ihr Bild? Nee, die Formulierung ist, der Mensch ist das Projekt ins causa sui, also der Grund seiner selbst zu sein. Also in dem Sinne, vielleicht ein bisschen populär wissenschaftlich gesprochen, seine eigene Seinsursache, sein eigener Grund zu sein. Mhm. Ja. Hammer, oder? Ja, schon. Also, da schwingt auch ganz schön was mit. Wenn alle Gegenstände in der Welt von irgendwem gemacht sind und das Wasserglas dazu da ist, Wasser zu halten und wenn man so in dem aristotelischen Ergon-Argument ist, jeder das, was er am besten kann und das Glas ist zum Wasser speichern und der Schirm, um das Wasser fernzuhalten und so und das Messer zum Schneiden und der Mensch, ja, gar nicht mehr zwangsläufig, um seine Vernunft zu verwirklichen, sondern um sich selbst zu gestalten und mal zu schauen, was er denn sein möchte. weil da eben keiner vorausgegangen ist, der es entschieden hätte. Und das ist tatsächlich ganz schön Hammer und ganz schön frei. Es kann einem sogar unheimlich dabei werden. Denn wir hatten ja anfangs von der Verantwortung gesprochen. Und ja, wenn man das zu Ende denkt, dann heißt das ja, am Ende gibt es eben auch keinen mehr, den ich für irgendwas verantwortlich machen kann, wenn in meinem Leben irgendwas misslingt. Es ist aber auch die einzige Möglichkeit, jemanden verantwortlich zu machen, wenn er der Grund ist, dass in meinem Leben was misslingt. Das habe ich noch nicht kapiert. Naja, wenn jemand meine Grenzen übertritt, ja, mir etwas zutut, zufügt, was ich nicht haben wollte und meine Freiheit einschränkt, dann kann ich ihn nur dann verantwortlich machen, in unserem Strafsystem-Sinne, wenn ich ihm eine gewisse Freiheit unterstelle. Wenn der sich nämlich rausreden kann und auf der Couch liegt und sagt, naja, aber in meiner Kindheit ist es so begründet, dass ich jetzt nur gewalttätig dir gegenüber sein konnte, dann kann ich ihn doch nicht bestrafen für etwas, wofür er nichts konnte. Das heißt, unser ganzes Rechtssystem hängt an dieser grundlegenden Freiheit. Die ganze Moral ist daran aufgezogen. Ja, klar, aber sie kennt auch das Kleingedruckte. Also wir kennen durchaus Täter, die als nicht schuldfähig gelten. Nun, ja. Deren freier Wille eben bestritten wird. Ja. Wir machen mal ein bisschen Post. Also, was machen wir heute mit Sartre? Sind wir frei und können wir tatsächlich unser Leben jederzeit, hatten wir uns, glaube ich, darauf geeinigt. Ja, das kann man jederzeit machen, diesen Prozess. Können wir unser Leben jederzeit neu entwerfen? 0800 5678 und 3x5 ist die Telefonnummer, falls Sie mit uns sprechen möchten. Und philo@wdr.de die Mailadresse. Und aus Friedrichshafen kam das hier von Sebastian Kaczmarek. Er hat geschrieben: Mich hat die Frage nach der Freiheit zum Philosophiestudium angetrieben. Nachdem ich in der 10. Klasse erlebte, wie ein Mitschüler nach einer 6 im Fach Deutsch unter Tränen zusammengebrochen ist und meinte, sein Versagen müsse Schicksal sein, er sei unfrei, denn warum sonst könnten all seine Bemühungen unbelohnt bleiben? Inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass es sich bei der Frage nach der Freiheit um eine Entlastungsstrategie handelt, die vielen Menschen das Leben erträglicher erscheinen lässt. Das gilt auch beispielsweise für die Hirnforschung. Denn frei zu sein ist anstrengend. Entscheidend ist, mit welchen Begriffen wir über uns nachdenken, um einsehen zu können, dass wir die Frage nach dem Wesen des Menschen nicht endgültig beantworten können. Das ist unsere Freiheit. Unser Freiheitsradius ist unendlich lang. Befreien wir uns von der Frage nach der Freiheit und nehmen die Lebensaufgabe der Selbstbestimmung an, meint Sebastian Kaczmarek. Ja, wir können das auch Selbstbestimmung nennen, die Freiheit. Also gerade bei der Hirnforschung muss man doch einfach dann schauen, Freiheit heißt nicht Beliebigkeit und Freiheit ist hier nicht das Gegenteil von Determination, sondern der Mittelweg, also die Selbstbestimmung im Rahmen meiner neurophysiologischen Grundlagen von mir aus. Vielleicht verstehe ich an der Stelle... Ich mache das nicht gegen mein Gehirn, ne? Das meinen Sie. Ja, und selbst wenn es so sein sollte, wenn jetzt Metzinger recht hat und das ist so eine Art Simulator, also das Ego wird mir simuliert, aber trotzdem stimme ich doch dann zu. Ja, vielleicht spielt das darauf ein bisschen an. Wir können ja nicht anders, als uns frei und selbstbestimmt zu erleben. Das ist ja die unhintergehbare Grundlage in der Phänomenologie. Also wer fühlt sich denn unfrei? Viele. Ja. Und das war die Aussage von Herrn Kaczmarek, dass er sagt, das ist eine herrliche Entlastungsstrategie. Also mit anderen Worten, dieses Stressige am Freisein, das kann man sich sozusagen selber vom Leibe halten, indem man behauptet, gar nicht frei zu sein in Wirklichkeit. Und dann? Ja, dann bin ich... Selbstbestimmt. Nee, eben nicht. Dann bin ich nicht selbstbestimmt. Aber dann kann ich mich selber entlasten von der Verantwortung, über die wir gesprochen haben. Und was mache ich dann? Jammern und Opfer sein. Meint er das denn wirklich so? So habe ich es verstanden. Aber ich meine... Wir haben ihn jetzt nicht an der Strippe. Schade, das ist eigentlich wirklich schade. Das würden Sie gerne noch nachfragen. Das, ne? Würde ich gerne nachfragen. Ach, dann machen wir es anders. Dann fragen wir mal, wir hören mal, was Karl Zeitler geschrieben hat. Kurz und knapp, da steht, wenn ich vom Schicksal schlechte Karten bekommen habe, wenn ich arm, wenn ich pflegeabhängig bin, dann bin ich im Grunde immer noch frei, aber ich tue mich sehr schwer mit meinem Leben. Mir scheint, dass Sartre nicht so recht darauf eingegangen ist. Schreibt Karl Zeitler. Also wir sind sehr unterschiedlich in unserer Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, dass ich mir aussuchen kann, wer ich sein will. Ich habe mich nicht selbst gemacht. Ich habe mir meine Familie nicht ausgesucht, mein Aussehen, mein Geschlecht, mein Planeten, hätte ich fast gesagt, auf dem ich lebe, mein Kontinent, meine Stadt, meine Umgebung, die anderen Menschen, das habe ich mir alles nicht ausgesucht. Freiheit besteht dann darin, daraus im Rahmen seiner Möglichkeiten seins zu wählen. Und okay, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Also jetzt ist dieser Freiheitsspielraum schon mal ein bisschen eingegrenzt oder vielleicht sogar ein bisschen arg eingegrenzt. Je nachdem, was man so mitbekommen hat. Unfreiwillig. Der Freiheitsbegriff wandelt sich dann natürlich auch. Ne? Wenn ich sage, ich bin freier Selbstentwurf als Existenz in der Welt, ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Da muss man natürlich auch unterscheiden den frühen Sartre, der absolut frei war, der sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es etwas anderes gibt, als dass er entscheidet, wer er ist und unabhängig von allem und jedem ist. Mhm. Und später durchaus dann in den Interviews, 79, glaube ich, dass er dann sagte, der kleinstmögliche Freiheitsbegriff, auf den ich das jetzt noch bringen kann, ist eben die Freiheit des Nein. Dass ich bei allem, was an mich herangetragen wird, immerhin noch Nein sagen könnte. Ich glaube, das müssen Sie ein bisschen erklären, was mit dieser Freiheit des Nein gemeint ist. Naja, ich muss ja selbst unter Zwang. Da sind wir so ein bisschen in der Freiheit von äußeren Zwängen. Wir haben ja unterschiedliche Freiheitsbegriffe. Wir haben über den ontologischen, also vom Seinsstatus her Freiheit. Ich kann einen freien Selbstentwurf machen, gesprochen. Über Willensfreiheit könnte man reden. Jetzt sind wir gerade bei der Freiheit von äußeren hindernden Umständen. Mhm. Im Bereich der Handlungsfreiheit. Kann mich denn wirklich jemand dazu zwingen, einen Knopf zu drücken und dann sprenge ich damit ein Gebäude? Kann ich wirklich gezwungen werden? Im radikalen Fall kann ich das nicht. Nein, ich kann auch Nein sagen. Und sei es eben auf Kosten meines eigenen Lebens. Das ist der Kern der Freiheit, Nein sagen zu können. Das ist das, was am Ende übrig bleibt. Ja, wenn ich alle anderen Optionen nicht mehr gehen kann, dann kann ich wenigstens noch Nein sagen. Mhm. Gut, aber Sie haben gesagt, das hing jetzt auch ein bisschen am Lebensalter von Sartre. Da war der Sturm und Drang vorbei. Ja. So, jetzt wollen wir ein bisschen telefonieren unter 0800 5678 und 3x5. Erhard Bauswein ist am Telefon. Guten Abend, Herr Bauswein. Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Guten Abend, Frau Kuhlmann. Guten Abend. Ja, der Freiheitsbegriff, der hat es ja wirklich in sich. Also wenn Freiheit so verstanden wird, dass eine freie Entscheidung ohne jegliche Einflussfaktoren zustande kommt, dann ist sie ja nicht frei im normal verstandenen Sinne, sondern dann ist es beliebig. Frau Kuhlmann hat ja diesen Begriff, dann ist es Beliebigkeit auch schon geprägt. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir Positionen, die manchmal den Neurowissenschaftlern entgegengebracht werden, dass wir vorbestimmt sind, dass wir determiniert sind. Und ich würde sagen, beides ist falsch. Beides ist falsch? Ja, wir sind auch nicht in der Weise determiniert, dass wir durch die physikalischen Gesetze, so wird es ja dann meistens vorgebracht, durch die physikalischen Gesetze unsere Entscheidung getroffen wird. Und das ist natürlich völlig daneben. Sondern da muss natürlich noch eine weitere Dimension dazukommen. Und diese Dimension ist die Kultur. Wenn man sich vorstellt, dass wir ja im Rahmen einer Kultur aufwachsen, in einer engen sozialen Umwelt zunächst, die erweitert sich dann und der gesamten kulturellen Umwelt, dann gibt es da ja einen riesen Austausch von Signalen, die uns prägen. Die werden dann wieder modifiziert und so weiter und so weiter. Und aus diesen Erfahrungen entwickeln sich Gründe, die ich dann benutzen kann, um eine Entscheidung frei zu treffen. Und frei heißt dann nichts anderes als eine Abwägung dieser Gründe. Ja, wir waren ja gerade, als Sie zu uns gekommen sind, Herr Bauswein, an dem Punkt, dass wir gesagt haben, es gibt Spielräume von Freiheit. Es gibt keine absolute Freiheit, sondern es gibt Spielräume unter den Bedingungen, die mir gegeben sind. Ja. Ja, und da kommt jetzt, und da fügen Sie hinzu, da gehört auch Kultur dazu. Frau ja. Kuhlmann, gehen Sie damit? Ja, absolut. Absolut. Das ist allerdings nicht der frühe Sartre. Also der hat das, da ist sowieso fraglich, ob er etwas anderes als sein eigenes mit einbezogen hat. Also er hat sich natürlich mit der Literatur auseinandergesetzt und mit den Philosophen seiner Zeit war er absolut vertraut. Aber dass da so eine große Kultur als etwas Prägendes, also so als Abstraktum gedacht worden wäre, das ist in dieser frühen Zeit nicht. Deshalb ist es gut, dass Sie darauf ansprechen. Denn später ist es doch diese Dialektik, die er bemüht. Also bei der er sagt, naja, der Mensch ist ein einzelnes, ein besonderes Individuum, also ein individuelles, allgemeines, was natürlich durch die Kultur geprägt wird, sich dann aber wiederum gegenüber dieser Kultur entwirft und dann auf diese Kultur wieder einwirkt. Deshalb haben wir überhaupt einen kulturellen Wandel, von dem wir sprechen können. Also ich kann meine eigene Kultur in Frage stellen. Ich kann auch da zu bestimmten Aspekten Nein sagen. Ich muss mich ja zu allem positionieren. Und wenn jetzt die Kultur auf mich zukommt und Forderungen an mich stellt oder Fragen aufwirft, wie es ja tagtäglich der Fall ist, dann kann ich mich als Freiheit gegenüber dieser Kultur positionieren und sagen, ja, finde ich gut, das mache ich. Oder da möchte ich Nein sagen. Ja, genau, wie Sie sagen. Herr Bauswein, danke für Ihren Aspekt. Klaus ja, Michael gerne. In Detmold ist auch dran. Hallo. Hallo, Herr Michael. Hallo, Herr Wiebke. Hallo. Hallo. Verraten Sie uns, was Sie beisteuern möchten. Ja, also für mich war der Sartre, ob der Existenzialismus ein Humanismus sei, wirklich eine Schlüsselliteratur. Die habe ich in der Schule lesen müssen und nicht verstanden und im Studium nachher nochmal gelesen und war hellbegeistert, habe gedacht, genau das denke ich. Ne? Ja. Und ich denke, es ist für mich die Theorie, dass ich frei bin und dass mich die Verantwortung selber trifft für das, was ich tue. Ne? Mhm. Und wenn ich etwas will, muss ich es einfach versuchen. Ich bin auch Unternehmer geworden. Und wenn ich etwas nicht will, muss ich mich dafür engagieren, dass es eben nicht passiert. Ne? Aber genau. Ich kann mich nicht auf die Umstände berufen, ich kann nicht den anderen immer die Schuld zuschieben. Ich muss wirklich Initiative ergreifen. Und wenn ich merke in mir selber immer, wenn ich anfange, mich vor etwas zu drücken, ne, dann denke ich immer, denk an deinen Sartre. Drück dich nicht. Ja. Ne, schieb nicht den anderen in die Schuhe. Wenn du etwas willst, mach es. Ne. Jetzt zuletzt wollte ich Klavier spielen lernen. Ich bin schon ziemlich alt. Ne. Ich habe es noch nie gelernt. Ne. Es klimpert fürchterlich, lächerlich, die ersten Klimpertöne. Ne. Aber wenn ich es wirklich will, so gut Klavier spielen können, wie mein Vater es konnte, der sich abends mit bisschen Jazz erfreut hat, denke ich, dann musst du da durch. Ne? Vielleicht schaffe ich es noch. Ne? Ja. Aber ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl. Ne? Zu sagen, ich gehe in die Richtung, ich unternehme Schritte oder nicht. Und das hat mir der Sartre beigebracht. Da bin ich ihm gnadenlos dankbar. Aber das ist interessant. Sie sprechen jetzt von dem, ich drücke mich vor etwas. Ja. Das ist das, was wir vorhin so als Angst vor der Freiheit besprochen haben. Ja, es gibt Leute, die wollen die Freiheit sich selber nicht zugestehen, weil es bequemer ist, sich dann mit rausreden zu können, dass die Umstände oder andere sie ja daran hinderten, irgendetwas zu tun. Und das ist eigentlich nur die Feigheit vor dem Entwurf der eigenen Zukunft. Mhm. Wer einen Entwurf hat für sich oder für das, was er bewirken will in der Welt, ne, der muss diesem Entwurf nacheifern. Und dann wird er es entweder hinkriegen oder nicht hinkriegen. Mhm. Aber wenn er es nicht nacheifert, dann passiert es auf keinen Fall. So ist es. Dann ist das aber der Entwurf. Ne? Dann habe ich eben beschlossen, derjenige zu sein, der dann doch nicht Klavier spielt. Genau. Dann muss ich am Ende ganz, Sartre schreibt irgendwie sinngemäß, du bist nicht das, was du gerne geworden wärst, sondern das, was du gemacht hast. Mhm. Ja? Und ob es dir gelungen ist, das ist ja nicht unbedingt zuzuschreiben. Aber wenn du es nicht versucht hast, dann hast du es auch nicht gewollt. Ja? Und das fand ich total fantastisch, so richtig klar. Ja, auf jeden Fall darf man das Potenzial nicht mitsehen. Ne? Man kann nicht am Ende seines Lebens dann sagen, ach, was ich alles hätte machen können, das wäre bestimmt super geworden. Genau. Denn im Existenzialismus ist das ja eben das, was dann nicht mehr zählt. Also nicht dann die muss Summe. Man nicht sagen, ich war ein Zögerer und Zauderer und habe es nicht versucht. Ja, ne? ich war nicht der Klavierspieler. Genau. Aber wenn ich jetzt auf dem Weg, den Aspekt kann man jetzt hervorragend anbinden an Ihren Beitrag, wenn ich jetzt überlegt habe, vorher soll ich denn jetzt Klavier spielen oder nicht, und habe mir da vielleicht ein paar Meinungen eingeholt. Dann ist das ja so wie bei dem Soldaten in dem Brief, auf den Sie eben angesprochen haben, in dem Existenzialismus ist ein Humanismus, der nicht weiß, ob er bei seiner Mutter bleiben soll zu Hause oder ob er für sein Vaterland in den Krieg ziehen soll. Ja, also soll er Klavier spielen oder nicht, wäre dann jetzt die Analogie. Und je nachdem, wen ich frage, dann finde ich bestimmt Ratgeber, die sagen, nein, also in ihrem Alter kann man das auf gar keinen Fall. Das lernt man nur noch, man wird nur noch ein virtuoser Pianist, wenn man in frühester Kindheit beginnt, also eigentlich schon so mit 3 spätestens. Ja. Oder man findet eben Lehrer, die sagen, nee, ist nie zu spät, sie können das auch jetzt noch lernen, wenn sie das wirklich wollen, dann können sie aus sich auch noch jetzt den Klavierspieler machen. Genau. Also wir halten fest, immer wenn man sich vor irgendetwas drücken will, sollte man Sartre lesen. Dann sollte man Sartre lesen. Schlägt Klaus Michael vor aus Detmold. Ich greife zur Mail von Jürgen Schramke und da steht an philo@wdr.de geschrieben, die Eigenverantwortung für das eigene Dasein wird man ab einem bestimmten Alter nicht abgeben können. Die Gestaltung nach eigenen Vorstellungen wird sicherlich schnell von gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen in die vorgegebenen Grenzen gewiesen oder auch noch befördert. Glücklich, wer in der privilegierten Lage ist, zumindest diese Versuche unternehmen zu dürfen und nicht, wie beispielsweise Milliarden Menschen, vollständig durch den Kampf um seine Existenz vereinnahmt ist. Möglicherweise hat diese Ich-Bezogenheit mit dem Ausschöpfen aller Möglichkeiten der Entfaltung unter günstigen Umständen zu den aktuellen Weltproblemen geführt. Beginnend nicht erst Mitte des 20. Jahrhunderts, also zur Zeit von Sartre, sondern schon mit den Seefahrern und dem Kolonialismus. Ich denke, dass wir heute dringend eine Kehrtwende von der weiteren Gestaltung des Ichs zu einer Gestaltung des Wir machen müssen. Und dieses Wir betrifft die gesamte Welt über alle politischen und kontinentalen Grenzen hinweg, meint Jürgen Schramke. Also ist Sartre, wenn ich das mal als Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist Sartre der Philosoph der Ich-Bezogenheit, der Egozentrik? Ja, kommt es drauf an, wie man fragt. Ne? Fragen wir doch mal Sandra Kuhlmann. Ich glaube, dass die Absicht dahinter eine andere ist. Es geht natürlich um das Wir. Es geht um die gesamte Gesellschaft. Es geht um eine Existenz des Menschen als Mensch. Um die Natur, die ja weggefallen ist, des Menschen. Deshalb würde ich diese Begrifflichkeit eigentlich auch ungern nutzen, aber nur um es zu veranschaulichen. Wer ist denn der Mensch? Oder wenn man die anthropologische Grundfrage stellt, was ist denn der Mensch? Dann kann ich mich nicht mehr auf diese Menschennatur berufen. Deshalb habe ich ja überhaupt erst das Problem, diese Verantwortung tragen zu müssen. Wenn eben nicht der Mensch ein Exemplar seiner Gattung ist, ja, dann muss ich mich ja selbst gestalten. Und die Summe aller Gestaltungsresultate der einzelnen Menschen ist ja dann der Mensch als solcher. Also darüber dann eben auch das Wir. Wer sind wir denn? Das fängt ja beim Einzelnen an. Und da kann man jetzt natürlich das hin und her schieben. Also der Aspekt ist durchaus berechtigt. Natürlich geht es die ganze Zeit um mich. Aber die Freiheit, mich zu gestalten, hat ja gleichzeitig die Grenze des Anderen. Ich kann mich ja nur als Freiheit gestalten, wenn ich die Freiheit des Anderen respektiere. Also wenn wir jetzt in die Ethik gehen, dann ist Sartre zur Begründbarkeit dieser Ethik eben auf der Grundlage des authentischen in der Weltseins durchaus in der Lage. Da er wäre es gewesen, es hat ja da auch Forschung zu gegeben. Das heißt, wenn ich mich selbst als Freiheit anerkenne und erstmal die Verantwortung für mich trage, muss ich das auch den Anderen gewähren? Ja, und ich bin gleichzeitig aber auch Gesetzgeber für die ganze Menschheit. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich sage das ja nicht, sondern ich lebe das. Durch mein Vorleben setze ich bestimmte Werte. Denn das, was ich mache, hat für mich den Wert, in die Existenz zu kommen. Das heißt, ich kann eigentlich nur wollen, dass alle anderen das auch so machen. Sonst würde ich es nicht tun. Gut, das heißt, ich könnte jetzt nicht als Resultat eines Entwurfs und als Resultat dieser existenziellen Psychoanalyse sagen, ich führe jetzt ein egoistisches Leben als Räuber. Ich kann das machen, ja. Aber werde ich einfach meiner Verantwortung auch nicht gerecht. Also irgendwie impliziert diese Freiheit ja dann doch auch Rücksichtnahme und Verantwortlichkeit für alle Menschen. Denn, aber in der Tat ist das genau die schwierige Frage. Wie kann ich mein eigenes Handeln begründen, ohne a priori feststehende Werte und für alle anderen aber auch fordern, dass die das genauso machen. Mhm. Also wir haben da die Schwierigkeit beim kategorischen Imperativ, kann ich sagen, ja, das intelligible Sittengesetz, ne? Wenn ich nur lang genug nachdenke, dann komme ich drauf, dass ich nicht wollen kann, dass alle Räuber sein müssen. Also kann ich das auch nicht zu meinem Berufswunsch, zu meiner Passion machen. Wenn ich aber kein Sittengesetz habe, das ich konsultieren kann, dann kann ich nur über die Freiheit und die Existenz des anderen auf meine Werte kommen. Also eigentlich kann ich, wenn ich Sartre ernst nehme, eben nicht entscheiden, Räuber zu werden. Auch wenn das erstmal so klingt. Iris Linke meldet sich am Telefon. Guten Abend, Frau Linke. Ja, schönen guten Abend, Herr Wiebeke. Mir fehlt in der Diskussion der Freiheit das Moment der Situation. Sartre möchte Freiheit in Situation verstanden werden. Das ist das, was Sartre heute für Schüler interessant macht. Wir, der Mensch, anthropologisch gesehen, leben immer in Situationen. Und der Entwurf, unsere Geworfenheit, setzt uns an einen Platz in der Welt und wir haben in jeder Situation die Verurteilung, uns zu wählen, uns zu entwerfen. Und in diesem Moment geht es. Die Verurteilung, Sie meinen damit, ich kann gar nicht anders, ich muss. Ich muss ja wählen. Sie müssen sich ja in jeder Sekunde, jetzt haben Sie sich gerade entschieden, mich hier in die Sendung zu nehmen. Sie treffen immer eine Wahl. Und auch jeder Schüler trifft immer eine Wahl. Ich stelle meinen Schülern immer frei, den Raum zu verlassen. Ach, Sie sind auch eine Philosophielehrerin. Sie können gehen. In dieser Sekunde können Sie gehen. Warum gehen Sie nicht? Vielleicht ist es langweilig. Warum gehen Sie nicht? Der Feindseligkeitskoeffizient jeder Situation muss beachtet werden. Aber dann, wenn ich es tue, bin ich verantwortlich. Und das ist etwas, ich denke, was man heute an Sartre gewinnen kann. Und wenn Sie in Köln wunderbar die schmutzigen Hände inszeniert sehen, dann sehen Sie auch da, dass Hugo zögert und sich fragt, wann mache ich es? Und wenn er es nicht macht, wird er nie der Mörder sein. Jetzt sagen Sie mal, was in dem Stück passiert. Was muss er da für eine Entscheidung treffen, der Hugo? Hugo möchte gerne ein Märtyrer sein. Er hat keinen Sinn in seinem Leben. Er möchte seinem Leben einen Sinn geben. Mhm. Und er denkt, wenn er ein Revolutionär wird und jemanden ermordet, dass er darin dann seine große Tat in seinem Leben vollbracht hat. Weil nur die Taten über das entscheiden, was ich irgendwann mal bin. Am Ende zählt ja die Summe meiner Taten bei Sartre für das, was den Menschen ausmacht. Genau, das hatten wir vorhin schon. Nicht die verworfenen Pläne, die man irgendwann mal hatte. Nicht das, was ich mir vorgenommen habe, sondern ich möchte gerne die Kaiserin von China sein. Hm. Bin ich aber nicht. Ich bin Iris Linke und leider nicht die Kaiserin von China. Ich weiß nicht, ob ich die jemals sein könnte. Ich möchte sie gar nicht sein, aber ich möchte vielleicht etwas anderes sein. Und der Entwurf ist ja in Abhängigkeit von der Entscheidung. Und ich denke, da muss man Freiheit sehen. Aber Frau Linke, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie stellen den Schülern das also tatsächlich frei, den Raum zu verlassen? Ja, klar. Und keiner macht es? Und keiner macht es. Weil sie müssen ja die Verantwortung für ihre Entscheidung dann übernehmen. Ist dann irgendwie schade. Das muss ich dann ja im Voraus kalkulieren. Der Feindseligkeitskoeffizient ist die 6, die ich gebe. Weil wie heißt das Feindseligkeitskoeffizient? Ja, das sagt der Sartre im Das Sein und das Nichts. Entwirft er den Feindseligkeitskoeffizienten. Ein bisschen schlecht übersetzt im Deutschen, aber kann man nicht anders beschreiben so. Und er sieht den Berg, wenn ich den Berg hochgehe und ich bin dick und ungeübt und ungelenk. Könnte man vielleicht sagen, das ist das Hindernis, was wir die haben. Menge an Widerstand, die mir entgegengebracht wird. Ne? Ja. Genau, der Widrigkeitskoeffizient. Der Widrigkeitskoeffizient oder in alten Übersetzungen eben der Feindseligkeitskoeffizient. Genau, ja. Und wenn ich dann aber auf dem Fahrrad sitze und eine Fahrradtour mache, dann ist der Berg total toll. Ne? Dann kann ich den anschauen, aber genau. Dann will ich den ja auch nicht besteigen. Also es kommt immer darauf an, welche Rolle der in meiner persönlichen Welt spielt. Aber eben, um Freiheit zu erfahren, brauche ich immer die Situation. Und die Situation eröffnet mir die Möglichkeit der Wahl. Und aus der Wahl erfolgt der Entwurf. Und wenn ich mich als Schüler entscheide, ich gehe jetzt, dann trage ich diese Entscheidung. Es geht ja nie einer. Ja, wenn ich bleibe, dann trage ich die aber auch, ne? Ganz genau. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe ja Sie beide, Sie sind ja einig darin, Sie sind ja knietief in diesem Sartre-Werk drin. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen auf Abstand gehen. Und Frau Kuhlmann, ich glaube, wir haben da jetzt wieder so einen Schlüsselbegriff erwischt mit der Situation. Was ist damit gemeint? Ja, wenn wir nochmal ganz von vorne anfangen. Wir haben eben gesagt, freier Entwurf unseres Seins gegenüber dieser Welt. Und jetzt sind wir aber plötzlich von der Freiheit, mich selbst komplett zu gestalten, über dann doch die Einschränkungen meines Geworfenseins. Wo wurde ich denn hingeworfen? Also wo bin ich denn eigentlich in die Situation gekommen? Und nur in meiner konkreten Situation wird Freiheit für mich auch überhaupt maßgeblich. Also das geschieht nicht im luftleeren Raum? Nein, wo sollen wir denn sonst frei sein, wenn nicht im Vis-à-vis? In der Möglichkeit, jederzeit das auch nicht zu tun. Und die ontologische Begründung, wenn man so will, ist eigentlich also der Freiheit auf der Ebene der Negation zu sehen. Ich kann das auch alles als nicht seiend denken. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt gerade nicht hier zu sein. Mhm. Nur dann merke ich ja, dass ich es aber bin. Ja, und in dieser Situation kann ich das machen. Ich weiß aber auch, ich könnte auch anders. Wenn ich mir diese Freiheit... Ich darf an dieser Stelle verraten, dass Sie das bereits während der Nachrichten gesagt haben. Sie können jederzeit das Studio verlassen. Und das meinten Sie ernst, ne? Das war Sartres Gedanke. Ja, schon, ja. Dann ist das Ihre Verantwortung und ich stehe da wie Pik 7, wenn Sie abhauen. Falk Fischer, guten Abend, Herr Fischer. Guten Abend. Sie sind der Nächste. Guten Abend. Ja, ich grüße Sie. Ich glaube, dass man heutzutage viel besser über Freiheit sprechen kann, als Sartre es konnte. Ich selbst mache Arbeit am Tonfeld. Das ist eine rein haptische Arbeit, also mit den Händen. Und da ist es so, dass da geht es um die Klärung der Frage, wer bin ich? Und mich interessiert ja immer, woher bestimme ich eigentlich mein Wollen? Also wenn ich frei sein will, dann muss ich bestimmen, wie komme ich überhaupt auf mein Wollen? Und in dieser Arbeit ist das so, dass ich in der Bewegung immer mir selbst voraus bin. Da gibt es ein Bedürfnis nach Erfüllung, das finde ich den viel besseren Begriff, wie erfülle ich mich? Und da ist dann, was weiß ich, eine bestimmte Enge oder ein sich lassen wollen oder ein Halt finden wollen und so etwas. Herr Fischer, das ging mir zu schnell. Sie sind jetzt schon bei der Deutung, aber ich muss jetzt erstmal kapieren, was machen Sie da mit Ihren Händen? Also man setzt jemanden ein Feld an einen Kasten mit Tonerde und gibt keine Aufforderung, irgendetwas zu machen zu müssen. Mhm. Sie formen Klumpen. Ja, das ist ein Kasten. Ne? Der ist also was Unvorgefasstes schlechthin. Ne? Und dann ist man da in seiner ganzen Freiheit eigentlich davor, tun und lassen zu können, was man will. Man ist seiner Absichtslosigkeit ausgesetzt. Und was ist jetzt der Lebensdrang, der vitale Drang? Also wo erfülle ich mich? Was tue ich dann eigentlich? Aus welchem Anlass heraus? Und dann zeigt sich, dass ich in der Bewegung sozusagen das verdichtet aus dem Irgendwie, also man fängt irgendwie an, man weiß es immer nicht, man hat direkt eine Krise an der Backe, ja. Und dann fängt man an, sich irgendwie zu bewegen und es wird dann daraus Gestalt. Also das Begreifen, das, was ich wollte, das entsteht im Handeln. Mhm. Eigentlich im sich hineinverwandeln in die Welt. Ja? Herr Fischer, aber nur, dass ich das Setting verstehe, dieses therapeutische Setting. Sie sind derjenige, der anderen sagt, jetzt pack mal in den Kasten rein. Ja, ich sag, versuchen Sie mit geschlossenen Augen das Feld wahrzunehmen. Und dann ist er sich ausgesetzt. Und besonders echt sind wir ja immer dort, wo wir spontan sind, aber da verfügen wir nicht über uns. Da haben wir gar keinen Entwurf von uns selbst. Ja? Und dann fangen die Leute halt irgendwie an, manche fangen mit Eifrigkeit an oder mit einem Wollen. Und das sieht sehr hölzern aus. Genau. Und wie werden sie ganz sie selbst, ja? Und dann gibt es eine Form des, was weiß ich, das fängt aus dem irgendwie Ungefähren an und fängt dann an, sich zu verdichten. Und am Ende werden die Menschen sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes begreiflich. Und die Freiheit, die liegt dann eigentlich darin, wie soll ich sich selbst zu verstehen? Also gewissermaßen, wie komme ich zu mir nach Hause? Wie kehre ich bei mir ein? Aber das ist jetzt eine Übung, die machen Sie einmal, oder? Nein. Das ist etwas, was sich im Körper organisiert. Ja, ich bin ja in vielen Sachen nicht frei. Die Leute ziehen die Schultern hoch oder sind irgendwie gehemmt oder ängstlich oder scheu oder sowas. Da bin ich ja alles nicht frei. Ja? Und wie werde ich mir denn frei zu mir selbst? Das ist eigentlich die Frage dahinter, die sich dann klärt im Handeln an der Welt. Also wo kommt mein Impuls eigentlich her, mich irgendwie zu bewegen? Und ich darf jetzt mal verraten, dass Frau Kuhlmann die ganze Zeit zustimmend nickt, als ob das eine therapeutische Maßnahme wäre im Geiste von Jean-Paul Sartre. Das dürfte so sein, ja, glaube ich auch. Aber es ist bitte. Das Ausdrucksmittel ist die Haptik, ja. Ja, das haben... Das Ganze reflektieren raus und das Ganze, also auch Grips, kommt von Greifen, ja, Begreifen, Auffassungen bilden und so weiter. Und das kommt direkt aus der Bewegung, also aus der Lebensbewegung. Ja, wenn Sie so wollen, kommt Hand auch in Handlung vor, ja. Und das gerade in Ihrem Bild, was Sie anbinden, ist das ja deutlich. Greifen und handeln und formen und gestalten, aber eben nicht, ich entscheide erst, was ich mache und dann bilde ich das, denn das geht schief, wie Sie sagen, sondern im freien Vollzug, im eben nicht reflektierten, sondern im reinen Erleben, kann ich dann gestalten, was ich dann einfach frei gestalte, ohne die Absicht dahinter zu haben. Und am Anbinden kann man schön das, was die Kollegin eben gesagt hat, wir sind dazu verurteilt, frei zu sein. Also wir sitzen da vor dieser Kiste und nehmen jetzt dieses Urteil, frei zu sein, entgegen und müssen etwas gestalten in diesem Moment. Also ob Sie jetzt derjenige sind, der es gesagt hat, oder ob es das Sein ist, was uns dazu auffordert, wir müssen etwas machen. Und das, was wir dann da gestalten, das machen wir nicht planvoll und absichtsvoll. Wir sagen nicht, oh, wir machen jetzt mal da so eine Pyramide von Gizeh, sondern wir lassen das laufen und gucken dann, was daraus wird. Und dann können wir jederzeit reflektieren, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Aber der lebendige Vollzug ist das, was die Existenz gegenüber der Welt dann ausmacht. Insofern kann man das durchaus verbinden, ja. Wiederum haben Sie einen wichtigen Begriff bei Sartre eingeschmuggelt, nämlich dieses Verurteiltsein. Das müssen wir noch genauer verstehen. Denn vorhin hatten Sie ja gesagt, wenn kein Gott irgendeinen Plan mit mir hatte, dann bin ich frei. Wieso bin ich verurteilt, frei zu sein? Was ist da der Dreh? Das ist genau der Satz, über den man natürlich erstmal stundenlang sprechen kann. Ne? Eine Verurteilung verstehen wir immer unter einer Beschränkung meiner Freiheit. Also ich darf irgendwas nicht mehr machen für eine gewisse Zeit oder muss etwas machen, werde dann eben in der Freiheit eingeschränkt. Aber verurteilt frei zu sein, das passt eigentlich rein begrifflich nicht. Deshalb ist es auch so genannt. Ne? Aber ich bin frei, alles aus mir zu machen und zu handeln, aber handeln muss ich. Irgendwas muss ich machen. Und selbst wenn ich nicht handle, dann ist das eben die Ausgestaltung meiner Freiheit. Ich kann nicht anders. Selbst nichts tun ist tun. Ja, in dem Sinne. So, einen Anruf schaffen wir noch. Und der kommt aus Bielefeld. Rolf Schütte ist dran. Guten Abend, Herr Schütte. Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Guten Abend, Frau Kuhlmann. Spannende Sendung. Ganz kurz meine Geschichte, beziehungsweise das, was ich gerne sagen möchte. Sartre ist ja sehr aufs Individuum konzentriert. Er hat ja auch eine appellative, auffordernde Philosophie geschrieben, die, ich sag mal, auch sich ganz stark ans Individuum wendet. Und da sind mir zwei Sätze immer im Kopf von Sartre. Der eine heißt, es kommt im Leben darauf an, was man aus dem macht, was aus einem gemacht wurde. Mhm. Ja, schön. Ja? Und der andere ist, verstehen heißt sich ändern. Hey, jetzt nehmen wir mal den ersten, damit er nicht wegfliegt. Können Sie nochmal bitte? Es kommt im Leben darauf an, was man aus dem macht, was aus einem gemacht wurde. Das ist ja im Prinzip der Vorwurf an jeden, der sagt, ich habe so ein schweres Leben, ich bin in eine schlechte Gesellschaft geboren, ich bin arm oder reich geboren und so weiter. Und eben dieser Verantwortungscharakter ist ein Selbstverantwortungscharakter. Mhm. Egal, wie die Umstände sind. Genau. Also erstmal sind es die Umstände, die mich prägen, gemacht haben. Ja. Gemacht haben. Und dann kommt aber sozusagen mein Wille und auch die Freiheit, mich auf das einzulassen, was aus mir gemacht wurde in einem bestimmten Prozess. Das kann ja dann sein, wenn ich in der Schule Philosophie habe und einen anderen Bewusstseinsprozess unterlaufe oder wie auch immer. Und muss mich dann entscheiden, etwas aus dem zu machen. Und da kommt wieder dann die ganze Begrifflichkeit Freiheit rein, etwas aus dem zu machen. Frau Kuhlmann, quasi dann wieder gezwungen dazu. Warum gucken Sie gerade skeptisch? Ich störe mich an dem Gemachtwerden natürlich. Ne? Das klingt so, als hätte mich erst einer gemacht und dann könnte ich aber Stellung dazu beziehen. Dann habe ich ja wieder den Widerspruch, wann bin ich denn frei geworden? Also war das dann mit 3 oder mit 7 oder doch erst mit 38? Wann war der Moment, als ich verstanden habe, dass ich was anderes sein kann als das, was aus mir gemacht wurde? Und das würde Sartre nicht gelten lassen. Deshalb war ich versucht nachzufragen, ob Sie jetzt wissen, wo der Satz steht. Denn Ne, ich kenne das, ich weiß das ganz genau, dass das stimmt, was Sie sagen. Deswegen, Sie sind die Expertin, genau. Ja, wir brauchen jetzt auch keine Stelle, Seitenangabe. Aber, die Uhr tickt. Nee, aber was, ja, ganz schnell, schnell die Schlussfolgerung. Was wir machen können, ist, ich kann mir, also gerade aus der Sozialpädagogik, doch das Phänomen der Resilienz zur Hilfe nehmen, jetzt in der Philosophie, und sagen, es gibt Umstände, bei denen würde man nicht glauben, dass ein Mensch in der Lage ist, mit gesundem Geist und gesunder Bindungsfähigkeit da rauszugehen. Und trotzdem ist es passiert. Das heißt, die Umstände, die können uns vor Aufgaben stellen oder die können uns in dieser Situation etwas abverlangen. Aber ich bin letztlich derjenige, der sich positioniert. Und darin letzter Satz war das für besteht heute unsere Freiheit. An unserem Abend über Sartre. Helfen Sie mit, dass die Gedanken in die Welt kommen. Es gibt ja auch diese Sendung zum Nachhören auf wdr5.de und Sie können ja den Link weiterschicken. Nächsten Freitag kommt Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut und dann sprechen wir über die große Transformation, über die Frage, wie 10 Milliarden Menschen auf einem ökologisch begrenzten Planeten die Chance auf ein gutes Leben haben sollen. Dazu benötigen wir Zukunftskunst, meint Schneidewind. Wie kann das gehen? philo@wdr.de ist die Adresse für Ihre Ideen. Danke fürs Zuhören. Danke Ihnen, Sandra Kuhlmann. Grübeln Sie nicht zu viel. WDR 5